WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Was war das heute für ein Tag? Der türkische Staatspräsident, Premier, beschimpft unseren Präsidenten. Unser Altkanzler Schröder umarmt Putin und feiert mit ihm den Geburtstag. Und dann verliert Bayern auch noch. Wir können über alles sprechen, am liebsten nicht über Bayern und den Fußball, da ich, wie ihr wisst, da ja nicht so viel zu sagen habe zu. Aber freie Themennacht, wie immer dienstags, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heißt Bohan24, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch, dankeschön. Um was geht's? Weswegen hast du angerufen wollen? Also es geht um Folgendes. Also ich spiele Fußball beim SCV Hünxe. Ich habe nicht verstanden, sag nochmal, akustisch nicht. Ich spiele Fußball beim SCV Hünxe. Okay. Und es geht darum, ein Mannschaftskollege von mir, der hat halt schon seit einer längeren Zeit eine Freundin, 5-6 Jahre oder so. Zu einer gewissen Zeit hatten die auf jeden Fall Stress und ich verstehe mich halt auch so gut mit der Freundin. Und wir haben halt dann uns mal so halt freundschaftliche Basis auch mal so getroffen und mal so ein bisschen geredet halt. Und kurze Zeit darauf später hatten die wohl, also laut ihrer Aussage hatten die dann Schluss. Und wir haben uns halt dann öfters getroffen. Ja, wie es so kommt, nach einer gewissen Zeit ist dann halt was passiert zwischen uns, aber sie hat mir versichert, dass die auseinander sind. Ja. Und mit dem Mannschaftskollegen, also diesem gewissen Ex-Freund dann, mit denen habe ich halt nur so ein oberflächliches Verhältnis. Man spielt halt Fußball, man trifft sich halt. Also ich habe, wir reden halt nicht, hey, Freundin, dies und jenes halt. Auf jeden Fall, so gesagt, waren wir dann noch nach einer kurzen Zeit auch so zusammen. Also es sah zumindest so aus. Ja. Nur dann das war im Dezember, irgendwann im Januar oder Februar, wollte sich halt mit dem Ex-Freund halt wieder aussprechen. Ist halt normal bei 5-6 Jahren. Kann ich auch nicht sagen, ja, macht er nicht oder so. Ja. Auf jeden Fall nach diesem Treffen war sie dann total komisch. Ich habe keine Ahnung warum. Das heißt, dann sie war wie so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, so vielleicht. Halt quasi so ab, so distanziert mir gegenüber so. Also ganz anders als vorher. Und dann habe ich halt jemand anders, also einen anderen Mannschaftskollegen, der sich gut mit dem Freund halt verstehe, gefragt, so, ey, was ist da und so? Sind die vielleicht wieder zusammen? Und der mir dann erzählt, die waren irgendwie nie auseinander. Oh. Und dann, ich war natürlich schockiert. Ja, ist ja normal, ne? Das wäre ich auch. Sie haben mir die heile Welt vorgespielt. Ja, natürlich. Das ist toll. Und natürlich ist der Ex-Freund immer scheiße. Die typische Leiberei halt. Als du mit ihr da zusammen warst, die kurze Zeit, oder seid ihr auch rausgegangen? Habt ihr euch öffentlich gezeigt? Ja, wir haben uns im Café getroffen, überall halt. Okay, erzähl natürlich, mal weiter. Ja, natürlich nicht um die Umgebung, wo er halt wohnt. Wir wollen das natürlich nicht jetzt direkt aufdrängen. Ja. Ist natürlich jetzt so, ich bin ein Gemeinschaftskollege, ist natürlich eine Scherzaktion auch von mir. Okay, erzähl mal weiter. Auf jeden Fall nach diesem Treffen von den beiden war es halt total komisch. Ich habe dann halt gefragt und der eine Kollege meinte halt, ja, die sind auch zusammen. Und ich habe dann auch erfahren, dass sie in der 6. oder 7. Woche schwanger ist. Und die hatten auch die ganze Zeit Sex und ich natürlich auch mit der auch. Hattest du ungeschützten Sex? Ja, so, sozusagen, ja, hatte ich. Und, ja. Und natürlich weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt der Vater bin oder nicht. Noch ein anderes Problem ist, wenn mein Vater erfahren würde, dass ich eine Frau geschwängert habe, der würde mich von zu Hause rausschmeißen. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Warum würde ich rausschmeißen? Weil mein Vater die goldene Regel halt, hat er mir als kleiner Junge gesagt, du kannst jeden Mist machen, ich stehe hinter jedem Mist hinter dir, außer du schwängerst irgendeine Olle oder ich komme in den Knast, danach kannst du eine andere Adresse suchen, das war seine goldene Regel. Da ich jetzt auch Student bin, ist es nicht so einfach, so sofort eine eigene Wohnung zu suchen und dies und das geht er halt nicht von heute auf morgen. Du wohnst immer noch in... Ich wohne noch zu Hause, ja, ich wohne noch zu Hause, ja. Das Problem passt, ist nee, lass mich fragen. Ich muss klar. Ich muss was fragen. In der 5., 6. Woche schwanger. Das heißt? Sechste, siebte. Okay. Ja, so, ja, doch, sechste, siebte müsste das sein, ja. Wenn du es zurückrechnest, wie viele Wochen insgesamt warst du denn mit ihr so richtig zusammen? So richtig zusammen waren wir von, also es hat im Dezember angefangen. Und das ging jetzt. Ja, okay, das ist schon eine ganze Weile dann. Ja, das ging einfach jetzt eigentlich so durchgehend, ja. Mhm. So, wenn du das hörst von jemand anderem, die ist ja eigentlich noch mit dem zusammen, dann ist doch ja, das... Ja, natürlich, ist natürlich schockierend für mich, ne? Ist natürlich, aber dann ist doch das Erste, was du machen musst, dass du dich mit dem Mädel zusammensetzt und sagst, hör mal hier, Mädchen, hier sag mal die Fakten auf den Tisch, was ist los? Hast du es nicht gemacht? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Die einen Kollegen sagen zu mir, ey, geh zu ihr oder geh zu ihm und sag das ihm mal. Nein, warum redest du nicht erstmal mit ihr? Dass die muss sagen, was los ist. Ja, klar, sie haben recht, aber ich weiß nicht, es ist eine richtig scheiß Situation. Ich weiß nicht, wie ich da... Moment. Einfach da hingehen und sagen, ey, komm. Ja, das heißt, du hast das jetzt von irgendjemand anderem gehört und schweigst aber mit deiner Freundin oder mit dieser Frau, schweigst du darüber? Ich habe keine Frau, ich meine Freunde, Kollegen. Nein, mit diesem Mädchen, mit dem Mädchen sprichst du dann nicht darüber. Du hast es gehört, aber du sprichst nicht mit ihr darüber. Ja, also dass sie schwanger ist, wissen, das weiß jeder aus der Mannschaft. Also das ist auch wohl die Wahrheit. Also das hat sie dir auch nicht gesagt? Nein, die... Ja, was hast du denn für eine Beziehung mit der, wenn du... Was redet ihr beide denn da? Ja, sie distanziert sich mir gegenüber. Die letzte Nachricht, die ich von ihr bekommen habe, ich brauche erstmal einen freien Kopf. Das mit ihm ging ja auch lange, sie braucht erstmal kurz abschauen und so. Sie weiß im Moment nicht selber, wo ihr Kopf ist. Natürlich hat sie dann gesagt, ja, die Arbeit macht Stress und da ist Stress und dies und jenes. Sie möchte erstmal Abstand. Wann hast du das letzte Mal mit ihr gesprochen? Das letzte Mal habe ich mit ihr gesprochen, ich muss ganz kurz überlegen, wir haben jetzt am Mai, letzten Monat auf jeden Fall ist das hier, habe ich mit ihr gesprochen. Ach, so lange schon? Ja. Ab und zu haben wir noch, wir grüßen uns am Platz, klar, weil das soll ja der Freund soll ja jetzt nicht denken, ey, läuft da was oder ja, also de facto, soll er nicht auffällig sein. Ja, aber de facto seid ihr nicht zusammen, wenn ihr euch seit einem Monat schon nicht mehr unterhaltet. Ja, ich meine, nein, zu dem gewissen Zeitpunkt, wo es zwischen uns lief, so sah das einfach aus, dass wir zusammen waren, das meine ich halt. Man geht in eine Stadt, Händchen halten, küssen, die so, nee, okay. Man zeigt sich halt so, okay, das meinte ich. Okay, aber ihr habt euch jetzt 4 Wochen nicht gesprochen. Ja. So. Also jetzt nicht so ausgesprochen berüchtigt. Man grüßt sich am Platz und man sagt Hallo. Ich bin halt so ein Typ, so ich schluck's runter und ich ignoriere es quasi. Lange Rede, kurzer Sinn, Mensch. Ruf die an, sag, du möchtest mit der ein Gespräch führen. Und dann fragst du, was sie von dir will und dann fragst du, ob das stimmt, dass sie schwanger ist. Und dann soll sie sagen, was sie glaubt, von wem sie schwanger ist. Was soll das rumgeeiern? Du musst da Fakten, du musst da was in der Hand haben. Ich habe ziemlich viel Angst, dass ich das rumgeeiere. Ja, Mensch, also was heißt Angst? Der Wald muss ja sowieso ins Gesicht gucken, was dann, ja, was dann ich weiß, ist. Das ist alles nicht so einfach. Und wie ich dem Kollegen halt, ich weiß nicht, ob ich das ihm auch an die eine Seite sage, so geh zu dem und sag das ihm auch, damit er nicht halt weiter so blöd durch die Welt rumläuft und denkt, er ist glücklich. Ja, aber zuerst oder ob solltest ich ihm das du. Gar nicht sagen. Na, aber der erste Schritt ist, dass du mal mit der Frau redest und um mal klar Schiff zu machen. Was ist mit uns beide? Bist du schwanger? Das sind die beiden wichtigen Fragen. Bist du mit dem noch zusammen? Das sind die 3 wichtigen Fragen. So. Vorausgesetzt, sie sagt, ja, ich bin schwanger, was mache ich dann? Das sehen wir dann mal weiter, aber du musst ja erstmal mit der reden. Du stocherst doch komplett im Nebel rum. Ja, das liegt daran, weil ich nicht weiß, was ich machen soll, deswegen habe ich Angst. Ja, weil du Schiss hast. Ja, klar. Ja? So eine Situation hatte ich halt noch nie gut. Und ich habe da voll Angst gehabt. Aber da musst du jetzt durch. Und wenn du in so einer kurzen Zeit schon mit einer Frau ungeschützt vögelst, musst du auch mit solchen Konsequenzen rechnen. Und dann musst du das auch jetzt ausbaden. Wie ein Kerl. Du bist 24 Jahre alt, du bist keine 14. Ja, ich höre oft, ich muss mal Eier zeigen, ich weiß. Das denke ich allerdings auch. Wenn alles so sein sollte und sie ist schwanger und du bist ja noch der Vater, das ist dann ein neues großes Thema mit deiner Familie. Da müssen wir dann nochmal separiert drüber reden. Aber jetzt musst du erstmal mit der Frau reden. Also ihre Meinung ist, ich soll dem Jungen aber auch nichts sagen. Also soll er weiter blind dadurch rumlaufen, weil die ist so eiskalt, die tut ja so mit ihrem auf heile Welt, als wäre nie was gewesen. Rede erstmal mit ihr und dann kannst du immer noch sehen, wenn die dir irgendwie die Ohren voll lügt, dann kannst du immer noch sagen, pass auf, für mich ist das kein Ding, ich rede jetzt mit meinem Kumpel auch und dann ist hier wirklich alles geklärt. Aber der erste Schritt ist das Gespräch mit der Frau. klar. Mehr, Sie haben auch schon recht. Mehr kann ich dir nicht sagen. Wuhan. Und wenn sie wirklich von dir schwanger ist, dann telefonieren wir beide nochmal. Abgemacht? Ja, aber abgemacht, klar, aber da kann ja keiner so richtig so wissen, ob jetzt von mir oder. Das von ist das Problem, ihr. Ja. Dann weil wenn sie nicht bei mir war, hat sie mit ihm gehabt, wenn sie nicht bei ihm war, hat sie mit mir gehabt. So. Und deswegen musst du erstmal mit der Frau reden. Also ich wiederhole es jetzt zum 10. Mal. Ja, tut mir leid. Nein, ist schon okay. Halt die Angst, wenn noch was ist, mail uns. Vielleicht können wir in der Tat, ich biete es gerne an, nochmal miteinander reden dann. Okay? Okay, mache ich. Ich versuche sie dann morgen zu erreichen und. Ja, genau. Ich melde mich dann einfach im Laufe der Woche. So machen wir es. Oder halt nächste Woche wieder frei Themen, weil es. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss, ciao. Danke für die Hilfe. Ciao. Ciao. Die ängstlichen jungen Männer. Da haben wir es wieder. Thilo, 52. Guten Morgen, Thilo. Ja, guten Morgen. Thilo klingt aber sehr weit weg. Oh. Aber ja, ich. Wir werden das schon hinkriegen. Was geht's denn, Thilo? Ja, bei mir ist so, ich habe viele solche Todessehnsüchte. Todessehnsüchte? Ja, das ist wohl. Ich bin LKW-Fahrer. Oh, das ist nicht gut, wenn man dann Todessehnsüchte hat. Genau das ist das. Was heißt das? Spielst du mit dem Gedanken, irgendwas mit dem Auto zu machen? Ja, manchmal schon, wenn ich das so denke, ja, okay, ich fahre rechts. Gerade wenn ich über Brücke fahre, ziehe ich nach rechts, dann ist es vorbei. Dir ist klar, dass du immer auch andere Menschen gefährden kannst, ne? Ja, das ist ja das. Das ist ja das, was ich ja überhaupt nicht möchte und was ich vermeiden möchte. Du kommst aber nicht auf die Idee, irgendwie als Geisterfahrer zu fahren oder so? Nein, das überhaupt nicht. Das überhaupt nicht. Ich möchte ja auch nie jemand irgendwie verletzen oder irgendwie dergleichen. Mhm. Aber du weißt natürlich nicht, was unten in der unter der Brücke gerade los ist, wenn du da runterfahren würdest. Richtig. Warum diese Todessehnsucht, Thilo? Ich war bei einem Psychologen und habe das versucht rauszufinden. Als Kind bin ich von meinem Vater massiv geschlagen und drangsaliert worden, aber vom Feinsten. Mhm. Also viel Gewalt erlebt in der Kindheit. Richtig, sehr viel. Mhm. Und es hat sich eigentlich immer wieder hingezogen. Das letzte war zum Beispiel, vor 2 Jahren ist meine Mutter gestorben. Er hat verboten, dass ich bei der Beerdigung dabei bin. Mhm. Und also, ich konnte noch nicht immer meine Mutter verabschieden. Hast du heute Kontakt noch mit deinem Vater? Nein, überhaupt nicht. Ja. Hast du selbst denn auch eine Familie? Ich habe eine Familie, die Familie ist daran zerbrochen. Also du lebst alleine im Moment? Ja. Das ist so, ich hab mich immer weiter zurückgezogen. Mhm. Kinder hast du auch? Ich habe 2 Kinder, ja. Die schon erwachsen sind, ja. Ja. Wie ist das Verhältnis zu den Kindern? Das ist zurzeit tot. Auch tot? Ja. Warum? Weil die 2 Kinder, die waren bei der Beerdigung von meiner Mutter. Mhm. Also von ihrer Oma praktisch. Mhm. Und ich weiß nicht, was mein Vater da erzählt hat oder was er da gesagt hat. Auf jeden Fall ist seit dem Moment ist. Ach, das heißt, vorher war das Verhältnis normal und gut. Ganz super. Hast du denn mal die Kinder gefragt, was ist denn jetzt plötzlich los mit euch? Ja, ich muss dazu sagen, ich selber bin auch dran schuld. Ich habe mich so weit zurückgezogen, ich habe eigentlich, ich sage mal so, immer wenn das gut ging, habe ich die Zelte abgebrochen. Mhm. Und ich habe die Zelte so weit abgebrochen, dass ich 1,5 Jahre obdachlos war. Mhm. Ich habe einfach, ich habe die Obdachlosigkeit, ja, wie soll ich sagen, ich habe das, ich, ja. Aber du hast dann den Weg immerhin aus der Obdachlosigkeit wieder geschafft in einen Beruf hinein. Ich habe das, ja, selber. Was ja schon eine große Leistung ist. Respekt, Kompliment. Und du bist jetzt auch... Du bist nach wie vor in der festen Anstellung, ne? Als LKW-Fahrer, so habe ich es verstanden gerade. Ja, ich habe feste Anstellung und mir geht's wieder, also ja, wirtschaftlich geht was gut. Mhm. Aber seelisch nicht. Nein, komplett nicht, komplett nicht. Wie lange hast du denn schon diese Todessehnsüchte? Du bist jetzt 52 Jahre alt. Wie viel Jahre oder Jahrzehnte hast du das schon? Die gehen bestimmt schon seitdem ich, ja, eigentlich seitdem mein Onkel gestorben ist. Ich bin 89 bin ich nach dem Westen. Ich komme ursprünglich aus dem Osten. Ja. Und mein Onkel in Bayern, der war für mich eigentlich mehr wie mein Vater. Wie viele Jahre ist denn das her, dass der gestorben ist? Das ist schon 20 Jahre her. Ja. Und das Verhältnis zu deiner Mutter, also zu dem Onkel, das war sehr gut. Und wie war es zur Mutter? Super, also meine Mutter war für mich, was Schöneres gab es kaum. Mhm. Aber die hat dich dann früher auch nicht schützen können vor deinem Vater und der Gewalt. Ich muss sagen, sie hat sehr viele Schläge abbekommen, die ich abbekommen sollte. Mhm. Und das ist, wir waren 5 Kinder und ich war praktisch das, ja, 5. Rad am Wagen, sagen wir so. Hat er denn die anderen Kinder auch so geschlagen? Meine kleine Schwester ja, die anderen weniger. Mhm. Und das hat aber was damit zu tun, ich habe mich, weil er, mein Vater, war viel, also viel Alkohol im Spiel. Mhm. Und ich trinke gar keinen Alkohol. Ich habe noch nicht einmal in der Obdachlosigkeit Alkohol getrunken. Sei froh, dass du nicht da auch noch reingeraten bist in den Alkoholismus. Ich habe eigentlich Alkohol verabscheue ich schon immer. Mhm. Und meine Mutter war immer ganz stolz auf mich, weil wie gesagt, bei meinem Vater spielt Alkohol eine große Rolle. Mhm. Das Verhältnis zu den anderen Geschwistern, ist das auch tot? Ja, das ja, habe ich irgendwie. Ich habe mich zurückgezogen, komplett. Das heißt, im Grunde bist du ein, du hast deine Arbeit, aber sonst bist du ein ganz einsamer Mann. Genau. Was machst denn du, wenn du mal frei hast? Oder im Urlaub? Das kann ich sagen. Ich habe die Gardinen zu und sitze bei mir in meiner Wohnung. Und schlägst die Zeit tot? Ja. Und kommst dann auf die Gedanken, dass du nicht mehr leben möchtest? Richtig. Gibt es irgendwas so im Leben oder in deinen Träumen, was du doch schön findest, wo du vielleicht sogar eine Sehnsucht nach hast? Ja, schon. Sag mal ein Beispiel. Ja, ich habe erfahren, dass meine Tochter ein Kind hat. Mhm. Würde ich zugern mal sehen? Wo du gerne mal hin möchtest. Oh ja. Mhm. Was hindert dich daran, die Tochter mal anzurufen und zu sagen, komm, ich möchte mit euch wieder Kontakt haben? Ich hab das probiert. Ich habe zu Ostern alles Gute gewünscht, aber da kommt nichts zurück. Sind die richtig sauer auf dich? Ja, meine Tochter, die hat vor 2 Jahren geheiratet. Mhm. Das war gerade, wo ich in der Obdachlosigkeit war. Mhm. Und ja, sie war sauer, weil ich zur Hochzeit nicht da war. Verstehe. Aber ich muss sagen, ich habe nichts mitgenommen, wo ich obdachlos war. Oder ich habe den Weg selber gewählt. Mhm. Glaubst du, dass deinen Kindern das in gewisser Weise ein bisschen zumindest klar ist, dass da schon fast eine seelische Erkrankung vorliegt bei dir? Meinem Sohn habe ich einen Brief geschrieben, habe das mit alles auch reingeschrieben, wie das passiert ist und was passiert ist. Mhm. Und auch mit meinem Vater, was passiert ist. Mhm. Und hat er reagiert? Nein. Thilo, ich finde, wenn man noch, du hast gerade relativ schnell zu mir gesagt, auf die Frage, gibt es noch irgendeine Hoffnung oder Sehnsucht, die du hast, hast du gesagt, ja. Ich finde, solange man das noch so klar sagen kann, dann sollte man sich weit vom Todeswunsch entfernen. Dafür ist das Leben zu wertvoll. Ja, das denke ich auch. So, ich glaube, ich ahne das. Das kann man natürlich in ein paar Minuten gar nicht richtig klären, aber ich ahne das so, was du da so hinter dir hast. Und wenn du so eine schwere Kindheit hattest und der Vater dich so malträtiert hat, bis heute, hinterlässt das natürlich seine Spuren. Ich rate dir ganz dringend zu einer psychotherapeutischen, psychologischen Behandlung. Das habe ich ja angefangen gehabt. Ja. Aber das ist bei mir wieder mit meinem Job, das ist immer... Verstehe. Ja, kann ich verstehen. Als LKW-Fahrer ist das ein bisschen schwierig. Es wäre vielleicht sogar insofern ein Krankenhausaufenthalt in eine Klinik mal für ein paar Wochen gar nicht so schlecht. Es geht jetzt nur darum, dass man einen Weg für dich sucht für eine Behandlung. Diesen Weg musst du gehen. Ich finde, bevor man sich gänzlich aufgibt, muss man alles ausprobiert haben. Ja, das stimmt. Es gibt sicher Menschen, die irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie definitiv sagen, ich will nicht mehr. Und diesen Punkt muss man auch respektieren, finde ich. Aber bis man da ist, muss man ganz viel unternommen haben. Und ich weiß nicht, ob du diese Sendung öfters hörst oder siehst. Ich bin Stammgast. So, dann weißt du auch, wie viele Menschen mir schon erzählt haben, die auch in solchen tiefen, schwarzen Löchern gesessen haben wie du, die dann durch eine Therapie, durch Aktivität da rausgekommen sind und ein richtig gutes Leben jetzt führen und im Nachhinein sagen, wie gut, dass ich das und das gemacht habe. Ja, vor allem, ich hab ja eigentlich alles anders gemacht wie mein Vater. Meine Kinder zum Beispiel, ich habe meine Kinder nie geschlagen, ich habe meine Frau nie geschlagen. Das ist doch gut, da stehst du für dich doch schon mal gut da, das ist doch schon mal eine gute Lebensbilanz. Meine Kinder, die haben dann nicht immer einen Klaps von mir bekommen. So, aber du brauchst einfach jetzt eine Hilfe von außen, das schaffst du offensichtlich allein nicht mehr, dass du mittels dieser Hilfe auf eine Lebensbahn wiederkommst, dass dir das Leben auch wieder Spaß macht und dass du auch positiv dem Leben gegenüberstehst. Ich möchte dich sehr, sehr gerne jetzt von meiner Psychologin beraten lassen, was für eine Art von Therapie oder vielleicht welcher Klinikaufenthalt, was da für dich das Idealste wäre. Ja. Dürfen wir dich nochmal anrufen? Ja, gern. Ja. Also meine wirklich ganz dringende Bitte an dich, das zu tun. Ja. Und wenn du das tust und das vielleicht auch belegen kannst und deine Kinder kriegen das mit und die sehen, ja, der Vater, der bemüht sich auch, der ist jetzt sogar in der Klinik und macht was. Hoffe ich sehr, dass dir die Kinder auch nochmal eine Chance geben, dass du mit denen gut in Kontakt kommst. Und das wäre ja ein wunderbares Lebensziel. Das wäre mein Traum. Das wäre dein Traum, siehst du? So, Thilo, jetzt ruft dich gleich die Sabine an. Und ja, die Sabine wird dich kompetent und komplett beraten. Und ich wünsche dir von Herzen wirklich alles Gute und dass es klappt. Ja, danke schön. Du legst auf, wir melden uns gleich. Ja, danke. Tschüss, ciao. Schönen Abend. Dankeschön. 0800 220 5050, unsere Nummer, unter der ihr uns erreichen könnt. Oder mailt uns domian@wdr.de. Tobias ist hier. Tobias ist 20 Jahre alt. Guten Morgen, Tobias. Guten Morgen, Domian. Hallo, Tobias. Um was geht's bei dir? Ich bin am Montag bin ich von meiner Psychologin nach Hause gefahren oder ich wollte nach Hause fahren. Und dann steige ich in den Zug ein und dann lag direkt neben mir nicht direkt Müll, aber da drin befand sich halt eine Handybombe. Eine Handybombe? Mhm. Also es war ein Fake. Im Zug? Wie was? Es war ein Fake? Mhm. Erklär mal, verstehe ich jetzt nicht, wie du es meinst. Also der Müllmann kam und dann hat er mich gefragt, ob er den Gegenstand wegschmeißen kann oder ob das mir gehört. Und dann habe ich gesagt, schmeiß weg, ich brauche das nicht, das liegt da schon länger. Und dann habe ich es mit ihm halt einfach durchschaut. Und dann war da ein Handy drin und das war halt einfach an ziemlich vielen Drähten dran. Aber wie erkennt man denn eine Handybombe? Also man weiß ja ungefähr, wie so ein Teil aussieht. Und unter dem Handy hat auch ziemlich viel geklebt. Mhm. Und es waren halt überall Drähte. Ach so, Okay, dann kommt man auf die Idee, das könnte eine Bombe sein, ja. Ja, richtig. So, dann kam der Mann und hat das sich angeschaut und ihr habt da drin rumgewühlt, oder? Ja, wir haben es eigentlich gleich eher wieder hingelegt und zugeklappt. Ja. Also, und dann halt gleich auch einen Schaffner Bescheid gegeben. Und der hat dann halt gleich die Polizei informiert. Eben, genau, so muss man das machen in so einem Fall, wenn man den Verdacht hat. Genau. Und die Polizei und dann, kam dann auch? Ja. Aber die wollten jetzt auch nicht mehr mit einem Müllmann oder mit irgendjemand reden, also. Mhm. Aber das Ganze, hast du gerade gesagt, hat sich dann als Attrappe herausgestellt. Ja. Woher weißt du das? Weil das heute rumging überall. Ah, also in den Zeitungen stand das bei dir da in der Gegend oder wie? Ich glaube schon, ja. Also man hat es auch von ziemlich vielen Leuten gehört und über Facebook und ja. Ich bin froh, wenn ich darüber gar nichts mehr hören muss. Ja. Ja, dann sind wir froh, dass es eine Attrappe war. Ja. War der Zug, wie voll war der Zug? Ja, der war schon halb voll. Mhm. Also nicht auszudenken, was das für ein Unglück gegeben hätte, wenn es wirklich eine Bombe gewesen wäre. Aber welcher Idiot macht sich so eine Mühe, so ein Ding so nachzubauen und das da hinzulegen? Das ist doch schon irre. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist krank. Absolut. Absolut. Also, dir sitzt der Schock noch ein bisschen im Leib, höre ich. Ja, sehr. Aber du hast ja richtig reagiert. Du hast ja gleich Leute darauf aufmerksam gemacht und dann hat das ja alles seinen Gang genommen. Ja, genau. Nur das Problem ist, ich bin jetzt heute mal nochmal Zug gefahren. Mhm. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe alle 2 Minuten auf mein Handy geschaut. Auf dein Handy geschaut? Warum auf dein? Wann ich aussteigen kann. Ach so, verstehe. Tobias, ich glaube, das wird sich in den nächsten Tagen geben. Wenn du jetzt immer wieder Bahn fährst, wirst du das vergessen, über kurz oder lang. Wichtig ist nur, dass du die Bahn nicht meidest, sondern dass du wirklich ganz normal weiterfährst. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal in so eine Situation kommst oder sogar vielleicht in eine schwierigere Situation, die ist extrem gering. Mhm. Ja. Versuch jetzt ein bisschen Abstand zu gewinnen, indem du nicht immer und immer wieder dran denkst. Geh in deinen Alltag zurück und fahr vor allen Dingen ganz normal deine Strecken. Und ich glaube, dann hat sich die Sache in der Woche oder vielleicht schon früher, in ein paar Tagen erledigt. Mhm. Ja? Mhm. Ja, was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Nein, genau, eben. Also, ich glaube, das kriegst du hin. Da mache ich mir keine große Sorgen. Das schaffst du schon, bin ich ganz sicher. Mhm. Ja? Lieber Tobias, toi, toi, toi. Und toll, du hast gut reagiert. Das ist wichtig. Das muss ich nochmal sagen. Mhm. Ne? Alles Gute. Ja. Tschüss. Gut, danke schön. Ciao. Danke. Tschüss. Ciao. Hier ist... Moment, jetzt muss ich mal... Selatin, stimmt das? Ja. Selatin, 50 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, genau. Guten Morgen, Domian. Selatin klingt türkischstämmig. Ja, richtig. Ich komme aus der Türkei. Sehr gut. Ich freue mich, dass du da bist, Selatin. Herzlich willkommen. Dankeschön. Zu welchem Thema hast du dich jetzt bei uns gemeldet? Über die Äußerung von türkischer Ministerpräsident über die Rede von Herr Gauck in Ankara. Das war schon heftig, ne, was er heute gesagt hat. Ja. Ich kann es ja vielleicht nochmal für die das gar nicht so mitbekommen haben. Ich habe mir den einen Satz hier mal rausgeschrieben. Der türkische Staatschef Erdogan hat gesagt, der deutsche Präsident denkt wohl, er sei immer noch Pastor. Ja, genau. Aus diesem Verständnis heraus schaut er auf die Dinge. Das ist hässlich. Das ist also sehr undiplomatisch und unsachlich. Weiterhin hatte er dann deutscher Staat unterstellt oder Deutschen unterstellt, die NSU-Morde nicht verfolgt zu haben. Mhm. Und die hätten in der Türkei über diese Sachen gar nicht zu sprechen. Mhm. Ja. Und er sagt, das ist Einmischung der türkischen innere Angelegenheit. Mhm. Wir wissen aber, dass er sogar selber, als er in Düsseldorf war und in Berlin war, wie ein Staatspräsident der Bundesrepublik gesprochen hat. Aber wie? Mhm. Mit einer Machtarroganz. Ja. mit einem undiplomatischen Verhalten. Mhm. Und da würde ich nur sagen, wenn es um Menschenrechte geht, wir haben ja in Dortmund ein Denkmal eröffnet für die NSU-Opfer. Mhm. In Kassel ist auch ein eröffnet. Und Tayyip Erdogan hat für die Getöteten während der Gezi-Prozess gar nicht mal seine Beileid und seine Treue ausgesprochen. Oder in kurdischen Gebieten, also ich bin ja keine Kurde, aber in kurdischen Gebieten hat er selber befohlen, so eine Gruppe von Bauern zu bombardieren. Mhm. Da hat er auch nicht mal Entschuldigung gesagt. Mhm. Daher, also ich muss auch sagen, ich finde es sehr, sehr toll, dass unser Präsident da den Mund aufgetan hat. Ja, jeder, der sich für die Menschenrechte einsetzt, muss und soll überall willkommen sein. Ja. Und er ist ja auch von dem türkischen Staatspräsidenten Gül sehr herzlich in Empfang genommen worden. Vor allem auch Studenten in der Nahost-Universität in Ankara. Genau, ganz genau, ganz genau. Also auch Herr Gauck hat ja sehr mutig für die Grundrechte ausgesprochen, für die Gewaltenteilung, wie wichtig das ist, auch für eine Türkei, die auf dem Weg der EU sein möchte. Aber Herr Erdogan ist es eben nicht mehr gewohnt, dass jemand mal etwas Kritisches sagt. Und dann reagiert er gleich so hysterisch und so aggressiv. Sehr aggressiv. Also wenn ich ihm sehe, sein Gesicht sehe, wie er redet, kann ich mit Goebbels Art vergleichen. Ohne jetzt übertrieben zu haben. Mit welcher Art? Mit seiner Emotionalität, Unsachlichkeit und demagogischer Verhalten. Demagogischer, ja. Kann ich ja so vergleichen, wenn er auf Demonstrationen, Kundgebungen redet. Mhm. Wie er dann die Massen bewegen, versucht zu bewegen, und von Demokratie versteht er nur die Diktatur der Mehrheit, wenn er 51% in dem Parlament hat, auf die 49%. Ja. Verfolgst du die türkischen Nachrichten oder das türkische Fernsehen auch von hier aus? Selten. Selten, ach so. Ja. Weil es gibt ja diese staatliche Abkommen und da hat man nur die Erdogan im Bildschirm und das kotzt langsam. Also, ich verstehe, ja. Ich lese lieber Zeitungen und höre Nachrichten von zuverlässigen Agenturen und auch Journalisten, die in Istanbul schreiben. Also ich danke dir sehr für deine Meinungsäußerung. Die ist auch ähnlich. Ich habe im Fernsehen irgendwo auf einem Sender gesehen, da hatte man Passanten in Ankara und in Istanbul gefragt. Und da war gerade unter jungen Leuten der Tenor, dass sie Gauck sogar sehr dankbar waren, dass er das angesprochen hat. Ja. Ich persönlich auch. Also das war eine Stimme der Grundrechte und Stimme der Demokratie. So kann man dann auch einstufen. Ja. Ich danke dir sehr für deine Meinungsäußerung. Ja, ich danke auch. Wünsche alles Gute. Ja. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Ja, tschüss. So, und weiter geht es mit Jürgen. Und Jürgen ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Jürgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Ja. Von Jürgen zu Jürgen. Quasi, ja, so. Genau. Ja, mir geht es quasi auch unter anderem um dasselbe Thema gerade, wie mein Freund aus Dortmund. Mhm. Es geht mir ganz, ich glaube aber, dass es eigentlich auf einer ganz anderen politischen Ebene hätte sein müssen, diese Kritik mal zu äußern. Und zwar, dass es dann von unserer Kanzlerin oder von unserem Außenminister aus hätte gehen müssen. Aus dem einfachen Grunde, weil natürlich die türkische Politik natürlich weiß, welches politisches Gewicht ein Bundespräsident hier in Deutschland hat. Mhm. Ich glaube, das wäre anders gelaufen, wenn das vielleicht mal ein Bundesaußenminister gesagt hätte oder eine Kanzlerin. Ja. Ich denke, es wären auch erheblich mehr Worte von Erdogan gekommen, als wenn das ein Herr Bundespräsident sagen würde. Da hast du recht. Aber soweit ich mich erinnere, hat Frau Merkel ja nun auch schon einiges in Richtung Pressefreiheit und wie man die Staatsanwälte behandelt und die Inhaftierung der Journalisten und so etwas, wurde ja auch schon gesagt. Nicht ja, so? Das Problem finde ich aber nur dabei ist, dass Frau Merkel, ich meine, man kennt sie ja dann gerade diesbezüglich, dann bricht sie mal einen Meter vor und geht dann zwei zurück wieder. Das ist das Problem. Mhm. Wenn sie mal wirklich mal einmal richtig derbe reingehen würde, ich bin das ist für mich persönlich, wäre sehr, sehr wichtig, wenn die Türkei in die EU reinkommen würde, jedoch allerdings mit einer anderen Partei als Machtpartei, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das, was der Erdogan da gemacht hat, ist jetzt letztendlich nur Polemik machen, damit seine Wähler, die er jetzt hinter sich hat, natürlich dann, die wollen zwischendurch, dass er mal auf den Busch klopft, sodass die Identifizierung der Türkei noch ein bisschen mehr gewahrt wird. Ja, also als er heute das vor seinen Fraktionskollegen gesagt hat, dass das hässlich ist, was Herr Gauck gesagt hat, standen die ja auf und haben Standing Ovation ihm gegeben. Genau. Dadurch hat er das instrumentalisiert. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, er kommt Ende Mai zum Staatsbesuch nach Deutschland. Was mich dabei immer noch viel mehr interessiert dabei ist, zum Beispiel, ich habe mal so in den letzten 14 Tagen, drei Wochen mal wirklich versucht, mal Dokumentation mal wirklich mal anzugucken, ARD, ZDF, Phoenix etc. Und ich habe mich da wahnsinnig drüber geärgert, über diese ganzen Geschichten, die da gelaufen sind, jetzt gerade in Phoenix zum Beispiel, über diese sogenannten Friedensrichter, diese selbsternannten. Da haben sie auf Phoenix mal, da war eine Sache dabei, da haben sie einen Menschen, einen sogenannten Friedensrichter gezeigt, da wo sich zwei Kurden dort selber richtig derwohl auch an der Köppe haben, da gab es eine Messerstecherei. Der schuldige Kurde dabei musste eine von der Polizei beschriebene Summe zwischen 20 und 40.000 Euro zahlen. Und dann wurde diese Sache unter denen selbst erledigt. Das heißt, deutsches Recht kam da erst gar nicht auf. Also so wie wir es uns vorstellen. Richtig. Und die Polizei, das war das Schlimme dabei, die Polizei kommt da überhaupt nicht hin. Du sprichst aber jetzt zur Erklärung, du sprichst jetzt von Zuständen in Deutschland, nicht in der Türkei. Ja, aber wenn der Erdogan schon mal hier in Deutschland hinkommt und dann auf einmal anfängt und erzählt oder möchte hier uns erzählen, von wegen, was wir besser machen sollen, um die Leute dementsprechend besser zu integrieren, dann muss er natürlich auch das mal sehen und dann sollte er auch mal solche Geschichten dabei auch mal hören. Nun war ja das Argument heute von ihm und von Leuten, die ihm nahestehen, dass eine Einmischung in interne Angelegenheiten der Türkei sei und da hat sich jeder andere Politiker zurückzuhalten? Meiner Meinung nach nein, aus dem einfachen Grunde, weil wenn er wirklich einen demokratischen Staat haben möchte, er gibt ja vor, die Türkei sei jetzt modern, sie wird jetzt modernisiert, sie wird aufgepäppelt, hier wird gebaut und da wird ja auch natürlich auch eine Menge gemacht in der Türkei, da muss er auch zusehen, dass es auch eine demokratische Ordnung gibt da drin. Okay. Und da kann er nicht nach Gutdünken immer nur das machen, wie er es gerne möchte. Ich danke auch dir, Jürgen, für deine Meinungsäußerung. Wir kriegen bestimmt auch noch andere, die Gegenseite sich auch noch zu hören, heute oder morgen. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du angerufen hast. Schönen Gruß nach Köln aus Paderborn. Ja, schönen Gruß nach Paderborn. Tschüss, Jürgen. Ciao. Tschüss. 1:37 Uhr haben wir. Und wir sind verbunden mit Elke. Und Elke ist 66. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen, Domian. Liebe Elke, was ist dein Thema? Ja, ich habe ein ganz großes Problem mit meiner Schwester. Meine Schwester ist 63 und die ist seit kurzem Rentnerin und beschäftigt sich fast ausschließlich seit einem reichlichen Jahr im Internet mit irgendwelchen Verschwörungstheorien. Also sie bezeichnet das ja selber nicht so, sondern sie sieht das als die Wahrheit an und erzählt mir also die schauerlichsten Geschichten, wie schlecht es uns gehen wird und wie sehr wir von unserer Regierung verarscht werden. Und es wird uns nicht die Wahrheit erzählt, wir leben in einer Diktatur. Und ich habe ihr schon mehrmals gesagt, dass ich das nicht mehr hören will. Aber ich kann mich mit ihr überhaupt nicht mehr über ein anderes Thema unterhalten. Was ist denn so ihre Hauptlinie? Ist die Hauptlinie, dass wir in einer Diktatur leben? Unter anderem auch. Also das ist gar nicht eine Hauptlinie, sondern sie informiert sich im Internet über irgendwelche Filme und Nachrichtensender, die dann solche Geschichten verbreiten. Unter anderem diese Chemtrails über Berlin, die sogenannten Chemiestreifen, die von den Flugzeugen abgesondert werden, wird behauptet, dass dort Stoffe versprüht werden, die angeblich das Sonnenlicht, die Sonneneinstrahlung reduzieren sollen, um die Klimaerwärmung zu reduzieren. Aber in Wirklichkeit sind das Giftstoffe, die die Menschen krank machen oder eben auch töten sollen. Ach so, solche Sachen erzählt sie dir dann? Ja, genau. Wie kommt denn das, dass sie jetzt seit relativ kurzer Zeit erst auf dem Trip ist? Na, seitdem, sie hat dann beruflich nichts mehr zu tun gehabt und hat ganz viel Zeit. Langeweile. Langeweile und hängt jetzt wirklich fast Tag und Nacht an ihrem PC und zieht sich solche Geschichten rein. Unter anderem ist sie auch felsenfest davon überzeugt, dass die Amerikaner ihre Twin Towers selber in die Luft gesprengt haben. Natürlich, und sie glaubt wahrscheinlich auch, dass niemals die Amerikaner auf dem Mond waren. Genau dasselbe. Ja, genau. Ja. Und anfangs habe ich immer noch, war ich wankelmütig und habe gedacht, naja, vielleicht ist doch was Wahres dran und habe versucht, mich selber zu informieren, aber mittlerweile bin ich felsenfest davon überzeugt, das ist alles Humbug, was dort erzählt wird. Ich glaube ja, wenn die Leute sich zu sehr in diese Dinge hineindenken, das ist wie so ein Sektenwesen. So ähnlich empfinde ich das auch. Ja, die sind fast, ich habe auch mal so jemanden kennengelernt, irgendwann hat man auch gar keine Lust mehr, mit denen zu reden, weil man erreicht die nicht und dann denkt man, oh Gott, ja, dann glaubst du das halt. Genauso ist es. Genauso empfinde ich das im Augenblick. Ja, ja. Ich komme an sie nicht mehr ran. Es geht einem auf die Nerven dann, immer das zu hören. Und vor allen Dingen ist sie vergiftet, so die ganze Atmosphäre. Alles das, was man, ich bin jetzt seit 2 Jahren Rentnerin und fühle mich hier sehr wohl. Wir wohnen hier auf dem Land. Ich habe einen schönen Garten, ein schönes Haus, alles in bester Ordnung. Ich bin relativ gesund. Und sie versucht immer wieder so ein Pfeil, so ein Giftpfeil da abzuschießen. Mhm. Ich werde schon noch merken, wie es uns gehen wird und das Geld wird abgewertet. Und wenn ich dann mal am Hungertuch leide, dann werde ich merken, dass sie doch recht gehabt hat. Und lauter solchen Humbug erzählt sie mir und ich komme überhaupt nicht an sie ran. Wie war denn all die Jahre vorher euer Verhältnis? Gut. Gut, normal. Gut. Wohnt sie auch bei dir da auf dem Dorf? Nee, die wohnt in Berlin. Weit weg von dir? Ja. Ja, gut, dann hast du ja schon mal ein bisschen von der Backe. Ja, ja, also der Abstand ist schon da. Das ist schon mal ganz gut, dass er nicht jeden Tag bei dir in der Küche sitzt und dir was erzählt. Nee. Aber ich denke, es wird jetzt eine Funkstille zwischen uns eintreten, weil ich es einfach nicht mehr hören kann. Ja, irgendwann muss man dann auch die Grenze so einer Person zeigen und sagen, pass mal auf, okay, du kannst es ja gar nicht so glauben, aber lass mich damit in Ruhe. Und wenn die Person das nicht akzeptiert, dann muss man halt noch ein bisschen härter reagieren. Das geht ja nicht anders. Ach, ich habe ihr schon einen bösen Brief geschrieben, wo ich also auch ziemlich wütend war. Aber sie zieht das dann bloß ins Lächerliche, dass ich mich also einfach nicht dafür interessiere. Sie sagt, ich wäre apolitisch und asozial. Ja. Aber wenn ihr so weit auseinander wohnt, dann kommt ihr doch gar nicht so oft in Kontakt, um darüber zu reden. Naja, wir telefonieren dann. Ja, dann telefonierst halt weniger. Ja, ja, das mache ich auch. Ja. Also ich werde sie jetzt auch erstmal nicht mehr anrufen. Und ich muss das einfach von mir abhalten, weil es mich dann auch wirklich zermürbt. Das glaube ich. Du kannst ja dann, wenn sie damit anfängt, kannst du ja sagen, pass mal auf, wir können gerne über alles reden, wie wir es immer gemacht haben, unser ganzes Leben, aber bitte nicht mehr darüber. Das habe ich ihr schon oft gesagt. So. Sie fällt immer wieder in dieses Thema zurück. Ja. Und ich kann mit ihr überhaupt gar nicht mehr über andere Sachen reden. Hat sie denn in Berlin nicht irgendjemanden, dem sie das erzählen kann? Nee, eigentlich nicht. Ach so. Aber die kommunizieren doch wahrscheinlich auch übers Netz, die Leute, die so drauf sind. Ja, ich habe sie auch gefragt, ob sie nicht Kontakt hat zu solchen Leuten. Sie geht zum Beispiel auch in Berlin zu den Friedensdemos und nimmt also an diesem Leben teil. Und ich sage, hast du denn da nicht schon jemanden kennengelernt, der deine Meinung vertritt? Ja, sagt sie so, auf den Demos lernt sie schon jemanden kennen, aber das sind dann immer nur kurze Gespräche. Naja, und sie traut sich dann auch nicht irgendwie intensiv, da Kontakt aufzunehmen. Also sie ist im Grunde genommen mit diesen ganzen Geschichten alleine und hat mir auch schon erzählt, wenn sie mit anderen Freundinnen drüber gesprochen hat, die haben ähnlich reagiert wie ich. Also ich kann dir nur sagen, Elke, bleib hart. Ich bin's damals geblieben bei meinen Bekannten und dann hatte ich irgendwann eine Ruhe. Wenn die merken, dass man das wirklich ernst meint, dann akzeptieren die das auch. Es ist völlig legitim, finde ich, wenn du dich so verhältst. Ja. Also ich finde es sehr traurig, dass ich da überhaupt nicht mehr an sie rankomme. Ja, aber das musst du jetzt akzeptieren, das ist jetzt, wie es ist. Ja. Mehr kann ich gar nicht sagen. Liebe Elke, alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir. Sehr gerne, tschüss. Ja, ciao. Tschüss. Und hier ist Daniel, 21. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen. Guten Morgen, Daniel. Was ist dein Thema? Mein Thema dreht sich um Folgendes. Ich bin beruflich viel im Ausland unterwegs und war letzte Woche in Frankreich, wie jede Woche. Was machst du beruflich, dass du so viel rumkommst? Ich arbeite für einen Autoexporteur und Importeur, also Kraftfahrzeuggroßhandel. Ah, verstehe. Und ich bin der Einkäufer eben für Italien, Frankreich und Spanien. Nicht schlecht. Ja, mit viel Glück an den Job gekommen. Lass mal hingestellt sein. Ist auf jeden Fall gut. Okay. Und dann war ich in Grimaud, das ist so ein französischer Ferienort. auf einer Landstraße unterwegs. Und da kreuzen halt wie in Deutschland halt immer so kleine Ortschaften diese Straße. Und dann bin ich gefahren, ganz normal. Ich war auf dem Weg wieder zurück nach Deutschland, also nachts. Und dann kam aus einer kleinen Kleinstadt da, aus der Straße, auf einmal vor mir so, weiß ich, 20, 30 Meter so ein Kleinwagen geschossen. Mhm. Also natürlich, ich hatte natürlich Vorfahrt und bin auch so 110, 115 gefahren, auf der Landstraße logischerweise. Mhm. Und habe dieses Auto voll erwischt. Oh. Weil ich natürlich gerade noch vielleicht die Bremse angetickt habe, aber nicht mehr viel zu machen war. Aber du warst auch zu schnell. Ja, da ist 100, also so 10 zu schnell, 10, 15 okay. zu schnell. So, also nicht angreifbar. Und? Ja, und ich habe dieses Auto erwischt. Und da drin saßen ein alkoholisierter Fahrer mit zwei Mädels, mhm. 18, zwischen 18 und 20. Mhm. Ich habe dieses Auto mit meinem gerammt und sämtliche Personen, die dabei waren bei diesem Unfall, außer mir, haben dabei ihr Leben verloren. Ach du je. Und das ist einfach das, ich bin jetzt schon wieder unterwegs. Okay. Ich habe bald eine Woche krankgeschrieben, bin jetzt aber schon wieder unterwegs nach Frankreich runter und deswegen beschlich mich jetzt vorhin so ein komisches Gefühl, weil es jetzt auch wieder Nacht ist und so weiter und das ist einfach schwer. Ich weiß nicht, wer das war, ich kenne die Leute natürlich nicht, mhm. aber ich bin auch nicht schuld, zu 100% nicht, aber trotzdem ist es ein sehr beklemmendes Gefühl, was ich jetzt momentan habe. Wie war denn das? Du warst nicht verletzt, du bist dann ausgestiegen aus dem Auto und was hast du gesehen? Ich weiß, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß von dieser ganzen Nacht nichts mehr. Also ich war im Krankenhaus, aber natürlich sofort wieder entlassen und ich weiß, also erst dann kann ich mich wirklich wieder richtig daran erinnern, als ich morgens aufgewacht bin im Hotel. Im Hotel? Mehr weiß ich nicht. Das heißt, die haben dich nachts dann noch wieder ins Hotel gebracht? Ja, also es ist zum Glück ist ein weit verzweigtes Netzwerk und es ist halt immer irgendwer noch da. Mhm, und mein dortiger Vorgesetzter oder Mitarbeiter oder Kollege, wie man es immer nennen will, hat sich dann wohl um mich gekümmert. Das heißt, du warst körperlich nicht verletzt, sondern du hattest einen Schock und wahrscheinlich deshalb hast du es auch vergessen, was da genau dann passiert ist. Ja, also das haben sie mir so erklärt, das ist eine vorübergehende Amnesie. Mhm, das kann sein, dass es nie kommt. Mhm. Das kann sein, dass es nächste Woche passiert, dass heute passiert oder in Monaten, dass ich so Bildfetzen davon bekomme. Mhm. Hat man dir denn dann direkt am anderen Tag gesagt, dass die Menschen tot sind? Ja, das hat mir morgens, kam dann die Polizei zu mir. Und hat mich nochmal befragt und das passte alles zum Unfallbild mhm. und auch, dass der LKW-Fahrer, der uns entgegenkam, gesehen hatte. Mhm. Dann haben sie mir das eröffnet und Polizisten sind da nicht anders als in Deutschland ziemlich brutal, also die sagen einfach, wie es ist. Ja, nun war ganz eindeutig klar, dass die schuld waren und dass der Fahrer schuld war. Genau. Dennoch, wie hast du das aufgenommen, dass durch diese Aktion, an der du nicht schuld warst, aber trotzdem du warst daran beteiligt, dass da drei Menschen gestorben sind? Ich glaube, so richtig ganz im Kopf habe ich das immer noch nicht. Nee, glaube ich also, auch. Es ist jetzt so, also ich habe erst auch überlegt, ob ich eventuell, was weiß ich, mit irgendwelchen Familienmitgliedern oder so mal mich zusammensetze oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, es würde diese Lage einfach nur verschlimmern. Du hast seitdem privat noch mit niemandem darüber gesprochen? Ja, klar, mit meiner Familie, natürlich. Das schon, ne? Achso, du meinst, dass du Kontakt mit der Familie, mit den Familien aufnimmst von den Opfern? Genau. Ah ja, verstehe. Hm. Weil, ja klar, mit meiner Familie natürlich schon. Die hätten mich, die würden mich auch gerne noch zu Hause sehen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch schon wieder unterwegs und hattest du Angst vor der Entscheidung, jetzt wieder on the road zu gehen, quasi? Eigentlich habe ich mich mehr darauf gefreut. Ja. Weil für mich ist so Autofahren so das Beste, was es im Leben für mich gibt. Ja, verstehe. Das ist so das größte Hobby, was ich habe. Mhm. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt, wo ich so unterwegs war, vor allem jetzt gerade nachts, das ist schon so ein grenzwertiges Gefühl. Kann ich komplett nachvollziehen. Ich fahre auch sehr gerne Auto, wenn ich mich in dich hineinversetze. Ich habe Gott sei Dank sowas noch nicht erlebt. Aber das hat man natürlich dann im Kopf und denkt, der kam mir damals wahrscheinlich auch von der Seite rausgeschossen, wie du es gerade beschrieben hast, dass das normal passieren könnte und dass man immer so diese, vielleicht so eine diffuse Angst im Nacken sitzen hat. Ja, also das war jetzt, wie gesagt, ich hatte vorhin jetzt eben, also ich trete bei jedem Auto, was irgendwie rechts an mich ranfährt, aus irgendeiner Seitenstraße oder sonst irgendwo, dann trete ich voll auf die Bremse. Mhm. Da habe ich mich eben bei erwischt, das mache ich gar nicht absichtlich. Ich meine, das kannst du dir, das kann ja nicht schaden, dass du jetzt definitiv defensiver fährst, zumindest die nächste Zeit. Nein, nein, nein. Das auf gar keinen Fall. Nur wie gesagt, es ist einfach, weiß ich nicht, für mich ist es auch so eine Ungerechtigkeit einfach, weil ich dieses große Auto hatte und sie halt so ein kleines. Mhm, sonst wäre das auch nie passiert. Wenn ich das Auto auf derselben Größe gehabt hätte, wäre das vielleicht nicht so ausgegangen. Und da ärgere ich mich einfach über diese Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich möchte dieses Auto haben. Andererseits kann man vielleicht sagen, dass dieses große Auto dir das Leben gerettet hat oder die Gesundheit dieses zumindest. Diesem Auto verdanke ich mein Leben. Ja, das ist durchaus wahr. Das weiß man nicht, wie es anders gewesen wäre, natürlich. Was war denn das für ein Auto? So ein SUV oder ein Geländewagen? Ja, ja, ein Porsche Cayenne halt. Okay, gut, das sind Geschosse, ja. Mhm. 2,5 Tonnen und wenn die so ein kleines, es war so ein Citroën C2, so eine kleine Hausfrauenkutsche, wenn ich die treffe, die Stoßstange, Kühlergrill, das ist auf Kopfhöhe von den Insassen. Mhm. Die haben keine Chance. Gibt es so ganz, ganz latent in dir doch so einen Hauch von Schuldgefühl, dass du sagst, ich bin vielleicht doch einen Tick zu schnell gefahren? Ja, das mit dem zu schnell fahren, das sehe ich gar nicht so. Wie gesagt, bei mir ist das, was ich gerade schon sagte, bei mir hängt das an diesem Auto. Gut, aber das ist ja, das kann man sich ja selbst nicht vorwerfen, dass man so in so einem Auto gesessen hat. Das ist ja absurd. Ja, das ist, ja, ich hatte, ja, prinzipiell schon. Ich hatte eben die große Wahl. Und ich habe gesagt, gut, ich bin noch jung, wer weiß, ob ich in 10 Jahren noch so ein Auto nochmal fahren kann. Und dann habe ich gesagt, ich habe wirklich darauf hingebettelt, dass bei meinem Chef, dass ich dieses Auto kriege. Das war wirklich ein halbes Jahr Kampf. Ich finde, wenn man korrekt mit diesen Autos umgeht und wenn man das mit der Geschwindigkeit nicht übertreibt und nicht aggressiv fährt, finde ich das auch völlig in Ordnung, mit so einem Wagen zu fahren. Ja, das ist eigentlich das Schöne, das kann man mit diesen Autos gar nicht, weil die sind so wuchtig, da ist bei 210 auf der Autobahn Schluss. Mhm. Und die sind wirklich langsam zu fahren. Damit kann ich nicht in jede Kurve fahren wie mit einem Porsche, mit einem richtigen Porsche. Mhm. Deswegen, man fährt schon sehr ruhig und defensiv. Das ist wirklich so, weil man gleitet halt so dahin. Letztendlich kannst du dich jetzt, du bist jetzt unterwegs, jetzt kannst du dich nur beobachten, wie geht's mir, was kommt da vielleicht hoch in den nächsten Tagen oder Wochen. Du kannst dein Fahren weiter, so wie wir es gerade besprochen haben, in die defensive Richtung führen, dass du das auf jeden Fall durchziehst. Und man kann es jetzt mit der Hoffnung verbinden, dass da ein Gewöhnungsprozess wieder stattfindet an das Fahren und du das allmählich dann verarbeiten kannst oder vergessen. Vergessen kann man das nicht, aber verarbeiten kannst. Ja, das hoffe ich einfach, dass ich es vielleicht auch irgendwann, weil ein bisschen Schuldgefühl habe ich, wie gesagt, weil ich eben 3 Familien ihre Kinder weggenommen habe. Klar, auch wenn man nicht Schuld hat, hat man ein Schuldgefühl. Ist völlig normal. Ja, es ist, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob ich diesen Menschen wirklich in die Augen blicken könnte, weil das weiß ich einfach nicht. Hm. Gibt es da noch irgendwie ein Nachspiel, eine Gerichtsverhandlung oder dergleichen, weißt du das? Es gab diese Anhörung direkt halt vor Ort und ich habe in 2 Monaten, allerdings wird das Gleiche nochmal gemacht. Aber einfach nur, um die Aktendecke dann zu schließen. Ah ja, verstehe. Also wie gesagt, ich war komplett alkoholnegativ, keine Drogen, ich bin nicht nachweislich viel zu schnell gefahren. Ist alles abgeklärt. Die Wagen sind halt beschlagnahmt, einfach aus dem Grund, um es zu prüfen. Bist du jetzt im Moment wieder mit so einem großen Auto unterwegs? Nein. Nein. Sondern? Nein. Ich habe mir eigentlich einen ganz normalen Golf genommen. Liegt das an diesem Unfall? Ich wollte einfach nicht in so ein großes Auto mich reinsetzen. Ich hätte zwar die Möglichkeit jetzt gehabt, denselben nochmal zu kriegen, aber ich habe gesagt, nee, also dieses Auto werde ich nie wieder einsteigen. Meine ich von der Größe, sondern genau an dieses Fahrzeug, also in dieses Modell, werde ich mich nie wieder reinsetzen. Verstehe. Weil wenn ich da drin sitze, glaube ich, wird es gefährlich. Daniel, vielleicht gibt es noch irgendwie einen Trick, den ich nicht kenne, der für dich ganz günstig ist. Vielleicht sollte ich mal meine Psychologin nochmal anrufen. Wärst du damit einverstanden? Ja, na klar. Das könnte sie machen und damit wir dich noch ganz gut versorgen dann für deine weitere Fahrt. Das machen wir. Wir rufen dich gleich nochmal an. Das wäre super nett. Alles Gute und allzeit jetzt gute Fahrt wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hier ist Julius und Paul. Hallo. Moin, moin, Domian. Ja. Hi. 23 seid ihr beide? Genau. Können wir zu dritt reden oder müsst ihr den Hörer hin und her erreichen? Ihr könnt zu dritt reden. Sehr gut. Ihr habt eine die Freisprechanlage, ne? Ich höre es schon so ein bisschen. Es klingt ja, genau. So. Ja, ihr Lieben, ihr beiden, weswegen habt ihr angerufen? Ja, wir sind heute früh aus Spanien mit dem Flieger zurück nach Düsseldorf geflogen. Mhm. Und weil wir Studenten sind und nicht so viel Geld haben und das Geld eher auf der Insel in Spanien gelassen haben, wollten wir trampen und hatten heute sehr viel Pech dabei. Sei es das Wetter, die Baustellen, Stau oder einfach Leute, die einen an schlechte Positionen rausgeworfen haben. Moment, ihr seid aber geflogen? Ihr seid von Spanien nach Düsseldorf geflogen? Genau, von Ibiza aus. Genau. Von Ibiza. Und dann wolltet ihr trampen von Düsseldorf? Nach Dresden. Nach Dresden? Oh ja, das ist eine weite Tour. Das kriegt man aber in 8-9 Stunden unter normalen Bedingungen gut hin. Wir hatten nur heute einen extrem schlechten Tag. Das heißt aber, ihr seid jetzt im Moment schon in Dresden? Nein. Nein? Nein. Wo seid ihr? Wir sind in Recklinghausen. Oh, da seid ihr noch nicht so weit gekommen. Nee, da sind wir nicht weit gekommen. wir haben, sage ich mal, um 9 Uhr abends aufgegeben, weiter zu trampen und sind dann quasi auf einen Schlafplatz mit dem Zelt gegangen und sind an einem Café vorbeigekommen, an einem Bettbüro. Mhm. Und dort drin wurde Fußball geguckt. Und wir haben gerade im Radio gehört, dass er heute hier FC Bayern gegen Real Madrid gespielt hat. Und dann meinte ich zu Paul, okay, lass doch mal reingehen und Fußball gucken. Ja. So, also gehen wir rein und uns gucken, keine Ahnung, 30 Araber an, so ein kleines bisschen verdutzt, ehrlich gesagt. Ja. Und ich habe erst gedacht, naja, vielleicht sollten wir wieder rausgehen, weil die wirklich ein kleines bisschen grimmig geguckt haben. Mhm. Und naja gut, ich habe dann halt gefragt, ob wir uns mit dazusetzen können. Und die sagen, ja, alles klar. Und dann war es erstmal soweit gut. Ja. Und dann haben die sich immer weiter an uns rangetraut, sage ich mal. Und jetzt sitzen wir, also die Quintessenz der Geschichte ist, dass wir jetzt hier sitzen, allein in dem Bettbüro mit dem Schlüssel dazu, mit Nein. Essen und Trinken und wir dürfen hier schlafen. Ja, das, genau. Das, ihr sitzt in einem leeren Wettbüro. Genau. Das ist ja völlig schräg. Auf dem Plasmafernseher. Und das heißt, der Inhaber dieses Wettbüros hat so viel Vertrauen und hat gesagt, Jungs, ihr könnt hier heute Nacht pennen und es ist in Ordnung. Der fand uns gut, ja. Das ist aber eine tolle Geschichte. Das hat man auch nicht alle Tage. Ja, die Geschichte, warum ich deshalb auch genau angerufen habe, ist, weil generell ja in den letzten Wochen bei dir ganz häufig das Thema so Muslime in Deutschland kam. Wir hatten auch mit ihm anfangs kurz geredet, dass er auch sagt, man hat halt ganz schnell ein schlechtes Bild und sowas. Und wir waren auch erst sehr skeptisch und haben ihn irgendwann gefragt, so du Malek, mal Butter bei die Fische, wo ist der Haken, was ist los? Ja. Und er meinte dann einfach so, ja was denn, ich gebe nicht viel weg und ja, ihr kriegt dafür aber ganz viel und das passt schon und ich glaube euch einfach und das ist so unsere Religion, dass man einfach auch mal das positiv sieht. Ja, das kann ich wirklich bestätigen auf Türkei-Reisen, die ich hinter mir habe, die ich außerhalb der touristischen Pfade gemacht habe, dass die Leute extrem gastfreundlich waren und offen und man konnte wirklich, wenn man in irgendwie kein Hotel oder kein Zimmer mehr gefunden hat, ich habe auch ein paar Mal einfach bei so Familien gepennt auf Dörfern und das war völlig normal. Das hat mich sehr beeindruckt, fand ich sehr nett. Und ihr liegt jetzt in einem Wettbüro. Genau, vielleicht schlafen wir auf dem Billardtisch, das wäre doch mein Plan. Das ist ja lustig. Wann geht's weiter, morgen früh? Morgen früh, wir müssten eigentlich jetzt in 6 Stunden in der Uni in Dresden sitzen, aber das Ganze wird nicht. Und dann muss man morgen den Uni auch den Tag auch nochmal ausfallen lassen, aber es wird morgen auf jeden Fall nach Dresden gefahren. Ich bin früher auch sehr viel getrennt und mir fällt immer wieder auf, wenn ich heute mit dem Auto unterwegs bin, dass weniger getrennt wird. Ist das eure Wahrnehmung auch, dass gar nicht so viele Leute mehr trampen? Dazu sage ich mal lieber was, weil ich seit 7 Jahren knapp trampe. Und ich sag mal, heute war der zweitschlechteste Tramptag in den ganzen 7 Jahren. Oje. Aber es funktioniert noch super gut. Ich sag mal, du kannst die Strecke so 600-700 Kilometer, die kriegt man schon in 8 bis 9 Stunden hin. Also sag mal, die normale Fahrzeit plus 2 Stunden und du kommst halt echt in Deutschland von A nach B. Und wenn man, ich sag das jetzt nicht mal das Fortbewegen der größte Vorteil, sondern das Geilste ist einfach die Geschichten. Genau. Takte. Ich meine, ich bin schon mit schwulen holländischen Politikern, mit Managern mitgefahren, mit Vorstandschefs und so weiter. Aber es ist immer schwieriger, ist meine Erfahrung gewesen, zu zweit zu trampen als alleine. Das kann ich bestätigen auf jeden Fall. Ja, ja. Eine Stunde doch flotter voran. So, ihr beiden, Paul und Julius, dann wünsche ich noch eine kurze, aber gute Nacht im Wettbüro und auf dass ihr morgen gut in Dresden ankommt. Okay, und dann tschüss gut, zusammen. Ganz kurz, kannst du mich nochmal weiterverbinden an einen Mitarbeiter von dir? Okay, wir leg mal auf, wir melden uns gleich nochmal. Tschüss, Gute ciao, gute Nacht. In der Technik heute Nacht Benjamin Vlies. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und sage tschüss und bye bye. Bis morgen. Tschüss.